Immer und alle Zeit haben wir, wenn wir die Ich-Runenstellung einnehmen, den Gedanken in uns, dass wir aus den unendlichen Weiten des Himmels und aus dem Mittelpunkt der Erde zwei sich gegenüberliegende Richtungen sich zuströmenden Kräften aufnehmen wollen, damit sie in uns ich-bewusst werden. So holen wir Bewusstsein der Ewigkeit aus den unendlichen Räumen des Himmels in uns hinein, wie auch Bewusstsein aus der Entwicklungsgeschichte der Erde. Eine ungeheure, aber nach unserem Maße in uns zur Auswirkung kommende Kraft durchströmt dann, wenn wir uns in Richtung auf diese Kraft bewusst einstellen, unser körperliches Empfindungsfeld, die seelische Aura, unser Lebenskraftfeld und unseren Körper. Wir werden zu einer ich-bewussten Säule, zur Ich-Rune selbst in täglichem Meistern dieser Strömung. Wir werden zu einer Eigenpersönlichkeit, zu einer Individualität. Sind wir das geworden, dann werden wir in weiteren Runenübungen fortschreitend uns aus den Kräften des Himmels und der Erde herschaffen, was wir zum Kampf um Dasein und zum Kampf für unsere Brüder und Schwestern in Gegenwart und Zukunft benötigen. Deine Gedanken bei der Ich-Runenübung. Ich will ich bewusst Himmel und Erde verbindend Antenne sein für Strahlen und Wellen der Urkraft, die weiter das Ich-Bewusstsein in mir hervorrufen und stärken. Ich will alles ich-bewusst erleben, alles ich-bewusst in Zukunft tun. Ich will mir ich-bewusst eigen sein. Da schöpfe ich die Kraft aus der tiefsten Tiefe, aus der Sphäre der Erde und aus der größten Höhe, aus der Sphäre des Überweltenraumes, den beiden Quellen des körperlichen und des geistig-seelischen Lebens, indem ich mich in der Richtung auf beide Quellen einstelle, recke und strecke und die Ströme dieser Kraftfelder durch mich leite. Da Heilige Schrift, Heiliges Wort und Heilige Tat im Einklang stehen, bilde ich mit meinem Körper die I-Rune, spreche und summe den Selbstlaut I und bringe so in der Tat meinen Körper zu seinen rhythmischen Schwingungen in einer Schwingungszahl, die einem bestimmten kosmischen Strahl, dem Strahl der Ich-Rune, entspricht und derjenigen Welle, die nun durch meinen Körper geleitet das Ich-Bewusstsein des Alls in meinen Körper in eigenes Ich-Bewusstsein umwandelt. Mein Körper ist nun Antenne des heiligsten Ich-Bewusstseinsstrahls, der aus Millionen Lichtjahren Welten des Raumes durch mich zum Mittelpunkt der Erde fließt. Ich ordne alles über, unter und neben mir fließende Ströme, auch der feinsten Art, parallel zu meinem Körper, sodass diese Ströme mich beruhigen, stärken und unternehmend machen. Etwas in meinem Körper blüht auf. Von selbst will er immer wieder sich in die heilige Richtung der I-Rune einstellen. Der aufrecht stehende Mensch ist die I-Rune bin ich. Die Richtung von oben nach unten ist die mir eingeborene, in Fleisch und Blut geformte Richtung. Die ersten Erfolge der Ich-Runenübung. Erstens, eine plötzliche, auffallende Durchwärmung des ganzen Körpers und eine wunderbare Kräftigung und Belebung. Zweitens, ein Gefühl der Leichtigkeit, des Jungseins und ein frohes Gefühl des Geborgenseins in ewigen Mächten und Kräften durchflutet den ganzen Körper, ja die ganze Seele. Drittens, ein Gefühl der Lebendigkeit und der Tatkraft den ganzen Tag hindurch. Viertens, das Denken wird klarer, das Herz wird ruhiger, die ganze Einstellung hoffnungsfreudiger und zuversichtlicher. Fünftens, das ganze Wesen strahlt mehr Bewusstheit aus. Wohin man kommt, wird man herzlich empfangen. Streitigkeiten und Misshelligkeiten und Disharmonien verschwinden in der Umgebung, entweder von selbst oder dann, wenn man nur in Gedanken sich auf die Ich-Rune einstellt und auch in Gedanken sich denkt, dass man in der Ich-Runenstellung im Freien diese Rune raune. In diesem Augenblick setzt man nämlich das Feld der Ich-Rune aus sich heraus in seine Umgebung und schafft nach seinem Willen Beruhigung und Klarheit. Anwendung der Ich-Runenübung bei Krankheit des eigenen Körpers. Blutandrang nach dem Kopf. Stehend oder gehend oder sitzend üben. Beginnen mit dem höchsten Ton. Ton langsam sinken lassen. Ton unten eine Weile halten. Etwa 5 bis 10 Minuten üben. mangelhafte Blutzirkulation, auch bei mangelhafter Blutverteilung, stehend, sitzend oder gehend üben, mit dem niedrigsten Ton beginnen, Ton heben, dann wieder sinken lassen, Lautstärke wechseln, etwa 10 Minuten üben oder länger. Allgemeine mangelhafte Drüsenfunktion. Stehend üben, am besten im Raum allein, Ton wechselnd, bis die beste Vibration erreicht ist, Lautstärke ebenfalls wechseln, den Ton oftmals in einer Höhe spielen lassen. Gasansammlungen im Körper. Stehend üben, öfteren Ton- und Lautstärkenwechsel. Mangel an Lebenskraft, angeboren oder augenblickliche, auch Frösteln, Müdigkeit, Mutlosigkeit. Stehend oder sitzend üben, tief atmen nicht vergessen. Stehend oder gehend mit Zehenabstoß, Wippen auf den Zehenspitzen. Tonlage halten in der Lage, die am stärksten im Körper schwingt, und zwar im Nacken und in der Brust. Rückenschmerzen. Gehend und stehend und sitzend üben, trotz der Schmerzen auf Haltung achten. Öfters Recken des Rückgrates, erst die linke Schulter hoch, dann die rechte. Den Ton halten, der im Rückgrat am besten schwingt. Ton zum Schluss nach unten lassen. Bei allen Krankheiten und deren Beseitigung durch Runenübungen niemals vergessen, erst tief ausatmen, dann tief einatmen. Alle Zeit einen vollen, ruhigen Atemrhythmus spielen lassen. Beste Übungszeit: 1 Stunde vor Sonnenaufgang bis 3 Stunden nach Sonnenaufgang.